suis très content. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. Sylvie, wat misst du samstes? Sylvie, what you do on Saturdays? Ich stehe um 4:45 auf und trinke Kaffee. I get up at 7:45 and have breakfast. Ich esse eine Brötchen mit Butter und Gebäß. I have a bread roll with butter and jam. Und du noch? Und dann? Du noch holen ich eine Dusche. Then I have a shower. Gehen 10 Uhr vor eine Jansstadt. Ich gehe auf den Markt. Around 10:00 I drive into town. I go to the market. Mehlwauer gehe ich mit Freunden in Hurlen. At 11:00 I have a drink with friends. 12:00 fuhr ich heim mit Kachen mit der Gießen. At 12:00 I drive back home and prepare lunch. Nur mittags mache ich den Stot und gehe ein bisschen mit dem Hund spazieren. In the afternoon I do my housework and take a short walk with the dog. Ovis gehe ich mit meinem Mann an der Restaurant. In the evening I go to the restaurant with my husband. Mir gehe spät schlafen, weil sonntags morgens können wir mir lang am Bett bleiben. We go to bed late, because on Sunday mornings we can't sleep in. Now let's have a look at this dialogue. Sylvie, wat misst du samstes? Remember, samstes with an S ending means Saturdays in general. The same applies to sonntags morgens können wir mir lang am Bett bleiben. Ich stehe 4:45 auf. Ich stehe auf is a present tense of aufstehen, to get up. This verb is composed of the verb stehen, to stand, and the preposition op. However, the moment you conjugate this verb, you have to separate the preposition from the main verb and put it at the very end of the sentence. Ich stehe 4:45 op. The problem with this is that A, quite a number of verbs are formed like this, so you have to watch out for it all the time, and B, sometimes you do not add a preposition to the original verb to change its meaning, but a prefix, which is not separated from the main verb when you conjugate it. To illustrate this with a verb which also contains stehen, let's take verstehen to understand. Vor is a prefix and not a preposition, so what you get is ich verstehe, du verstehst, hier versteht, mir verstehen, dir versteht, sie verstehen. While with opstehen we get ich stehe op, du stehst op, hier steht op, mir stehen op, dir steht op, sie stehen op. One more example. Rausfahren, to find out. And offahren, to invent. With rausfahren we get ich fahre raus, du findest raus, hier findet raus, mir fahren raus, dir fand raus, sie fahren raus. And with offahren, ich offahren, du offens, hin offend, mir offahren, dir offand, sie offahren. There are, however, two exceptions. The prepositions inner, under, and iver, over or above, are not separated from the main verb. Thus we get for unterschreiben, to sign for instance, ich unterschreiben, du unterschreibst, hier unterschreibt, etc. And for übersetzen, to translate, you get ich übersetzen, du übersetzt, hier übersetzt. Your problem is of course that at this stage you cannot tell yet which is a prefix and which is a preposition. To get back to our text, we get a few time indications here. 4:45, gained, around 10 Uhr, 11 Uhr, etc. Remember also that, just as for the days of the week, you get an S ending if you indicate the time of the day in general. No mittes, oves, mures. No mittes, machen ich de Stot. Oves, gehen ich mit meinem Mann an de Restaurant. Sondes mures, können wir mir lang am Bett bleiben. Watch out also for the difference between a place and a direction in this text. Wir gehen an der Restaurant accusative, as it indicates a direction. To indicate the place, you say, wir sind am Restaurant dative, just as in, sonders können wir mir lang am Bett bleiben, but you say, wir gehen an Bett accusative.